genug sein, um zu Beginn des Spiels schon aus dem Spiel sein, vom rettenden Floß eine Herzbreite weg sein. King, immer da sein, für jeden Mann und jede Frau erreichbar sein, vom Breitbandanschluss eine Häuserzeile weg sein. Reset, einmal Update, für die richtigen Leute heißt es Upgrade. Die meisten, die ich kenne, werden niemals wichtig sein. Und immer betriebsam.